Haltestelle Hammerbrook, City Süd. Im Jahr 1333 wuchsen mit der ersten Eindeichung des weit verzweigten Inselgebiets zwischen Norder- und Süderelbe die Inseln Stillhorn im Südosten, Georgswerder im Norden und Reiherstieg-Rotehaus im Westen zum heutigen Wilhelmsburg zusammen. Die Lebensgrundlage der Bewohner und der Bewohnerinnen beschränkte sich damals vorwiegend auf Fisch- und Vogelfang. Durch eine weitere Eindeichung um 1490 wurde im Südwesten Kulturland mit Viehzucht und Ackerbau möglich. 1672 erwarb Herzog Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg die Insel und nannte sie nach seinem Namen, Wilhelmsburg. Mit dem Beginn des Holzhandels im 17. Jahrhundert begründete Wilhelmsburg seinen ältesten Gewerbezweig, dem auch die ersten Schiffswerften folgten. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts sollte Wilhelmsburg eine Insel der Milchbauern, der Pferdezüchter und Schiffszimmerer bleiben. Mit dem Ausbau des Hafens und der einsetzenden Industrialisierung veränderte sich das Bild der bis dahin landwirtschaftlich geprägten Insel in Folge. Industriebetriebe wie Massengut- und rohstoffverarbeitende Fabriken, chemische und Ölindustrie siedelten sich an und ehemaliges Bauernland wurde in Baugrundstücke verwandelt. Straßen und Kanäle wurden gebaut. Im Zuge der vielen benötigten Arbeitskräfte, die aus Polen und anderen Teilen Europas emigrierten, setzte kräftiger Wohnungsbau ein. Vor allem das Reiherstiegviertel wurde mit dem Bau des aus heutiger Sicht sogenannten Altbauquartiers zu einer Hochburg der Arbeiterbewegung. Mit den Arbeitern kamen fremde Sprachen und andere Religionen. Tausende mittelloser Zuwanderer fanden Arbeit in der Wilhelmsburger Wollkämmerei oder im Hafen. Die Einwohnerzahl stieg in Folge von knapp 4000 im Jahr 1875 auf etwa 30.000 im Jahr 1914. Die Eingemeindung nach Hamburg erfolgte 1937. Nächste Haltestelle, Vettel-Wallinstadt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist Wilhelmsburg der flächenmäßig größte Stadtteil Hamburgs. Zusammen mit den Stadtteilen Steinwerder, Kleiner Grasbrook und der Vettel bildet der Stadtteil Wilhelmsburg die Elbinsel Wilhelmsburg, die zweitgrößte Flussinsel sowie die größte bewohnte Flussinsel Europas. Die heutige Deichlinie Wilhelmsburgs besteht seit ihrer Verkürzung infolge der Sturmflut von 1962. 2008 wurde der Stadtteil, der ca. 35 Quadratkilometer umfasst, aus dem Bezirk Harburg ausgegliedert und dem Bezirk Hamburg-Mitte zugeordnet. Die Elbinsel liegt im sogenannten Stromspaltungsgebiet der Elbe, umrahmt von Norder- und Süderelbe. Mitten hindurch verlaufen die Eisenbahntrasse Hamburg-Bremen und die S-Bahn-Linien S3 und S31. Seit den 1980er Jahren ist die Elbinsel im öffentlichen Bewusstsein als sozialer Brennpunkt und Problemgebiet verankert. Die knapp 50.000 Einwohner, von denen fast ein Viertel unter 18 Jahren alt ist, leiden unter industriellen Altlasten, politischer Vernachlässigung und dem weitreichenden Verlust an Arbeitsplätzen im Hafen nach dem Niedergang der Hamburger Großwerften wie der HDW. Fast die Hälfte der Einwohner ist auf staatliche Transferleistungen angewiesen und in keinem anderen Viertel Hamburgs ist die Erwerbslosenquote, knapp 25% gegenüber dem Hamburger Durchschnitt von 16%, und der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, 34% gegenüber dem Hamburger Durchschnitt von 16%, höher als in Wilhelmsburg. 30% der Schulabgänger bleiben ohne Abschluss. Nur 10% erreichen die allgemeine Hochschulreife. Mit dem sogenannten Sprung über die Elbe soll der Armutsbezirk Wilhelmsburg nun aufgewertet werden und die Berichterstattung über brennende Mülltonnen, pausenlos aus den Fenstern fliegende Müll und Kleinkinder beißenden Hunden ein Ende finden. Die Industrie- und Gewerbeflächen sollen um mehr als 25% vergrößert werden und die Zahl der Wohnbevölkerung soll sich verdoppeln. Mit einer internationalen Bauausstellung, IBA, im Jahr 2013 soll dem Bauboom architektonische Struktur gegeben werden und durch eine internationale Gartenschau, IGS, im selben Jahr soll die Elbinsel mit weiteren Grünflächen für die Bewohner angereichert werden. In der Bewerbung der Bauvorhaben wird entsprechend deutlich auf die vielfältigen Vorzüge der Elbinsel mit seiner Nähe zur Hamburger Innenstadt, dem Naturschutzgebiet Heukenlock, schönen alten Fachwerkhäusern, Gemüseanbau und Ackerflächen im Süden, Wohn- und Gewerbebebauung in der Mitte der Insel und Hafen sowie Gewerbeflächen mit bedeutenden Möwenkolonien im Westen hingewiesen. Nächste Haltestelle, Wilhelmsburg.